Deutschlandfunk. Hörspiel. Genau heute vor 100 Jahren wurde der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller geboren. Seinen Durchbruch erlebte Arthur Miller 1949 mit der Uraufführung seines Theaterstücks Tod eines Handlungsreisenden am Broadway. Damals führte Elia Kazan Regie. Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis wurde das Stück um den bedauernswerten Handlungsreisenden Willie Loman bald in der ganzen Welt gespielt. Das Stück erzählt vom Zusammenbruch einer Existenz, von der Entlarvung einer Lebenslüge. Der 63-jährige Handlungsreisende Willie Loman muss erkennen, dass er am Ende seines Weges angekommen ist, seine Ziele aber nicht erreicht hat. Er empfindet sich als Versager. Seine Verkaufszahlen sinken, seine Firma entlässt ihn, die Familie ist ihm fremd geworden. Willie Loman, so will es das Stück, scheitert an einem inhumanen Wirtschaftssystem und an seinem eigenen Traum von Erfolg und Aufstieg. Er ist ein Opfer des amerikanischen Traums. Bereits ein Jahr nach der amerikanischen Uraufführung in New York kam das Stück in Deutschland auf die Bühne. Und noch im gleichen Jahr produzierte der Hessische Rundfunk eine Hörspielfassung mit Erich Ponto in der Rolle des Willie Loman. Die Bearbeitung für den Rundfunk besorgte Georg A. Schafs, Regie führte Frenze Roloff. Im Anschluss an das Hörspiel von Arthur Miller stellt Karl Lippegaus Paolo Angelis Kunst der experimentellen sardischen Gitarre vor. Der Tod des Handlungsreisenden von Arthur Miller. Willie Loman, Erich Ponto. Linda, seine Frau, Edith Herdegen. Seine Söhne, Biff, Günther Wagner. Happy, Robert Seibert. Ben, sein Bruder, Peter Frankenfeld. Howard Wagner, Bruno Hildebrandt. Sprecher, Hans-Martin Köttenich. Meine Damen und Herren, ich bin, sagen wir mal, der Ansager dieses Spiels. Dieser Geschichte vom Leben und Sterben des handelsreisenden Willie Loman. Zugleich aber auch einer seiner Akteure. Ich bin der Sohn Lomans, der eine seiner beiden Söhne. Der andere ist Biff. Sie werden ihn kennenlernen, ebenso mich. Dass ich ab und zu in das Spiel hineinreden darf, soll keine Entschuldigung für mich sein. Ich wollte noch von meiner Mutter sprechen, von meiner Mutter Linda Loman. Ich selbst kenne viele Frauen. Sie werden mich des Öfteren über dieses Kapitel prahlen hören. Und sie sind für mich kein Rätsel. Meine Mutter aber, ja, ich liebe sie. Aber ich kann sie nicht verstehen. Nein, ich kann es nicht verstehen, dass sie diesem Willie Loman, meinem Vater, eine geradezu hingebungsvolle Bewunderung entgegenbringt. Als wären seine Aktivität und seine Rechthaberei, seine Launen und seine sonderbaren Phantastereien nur die heftigen Symptome verwirrender Erwartung, die sie mit ihm teilt. Auch wenn sie es nicht zum Ausdruck bringen kann. Tja, und dann der Vater. Mein Vater. Willi? Willi! Ja? Schon gut. Ich bin wieder zurück. Ach, dieser verdammte Koffer. Was ist los? Ist was passiert? So mitten in der Nacht? Nein, nichts. Mit dem Auto vielleicht? Oder ist dir nicht gut? Ich bin todmüde. Ich konnte nicht mehr. Ich hab's einfach nicht geschafft. Du siehst elend aus. Ich bin gerade noch bis Jonkers gekommen. Dann trank ich einen Kaffee. Vielleicht war es der Kaffee. War was? Ich konnte nicht mehr fahren. Der Wagen wollte immer wieder von der Straße runter. Verstehst du? Sicher war wieder was mit dem Steuer. Nein, an mir lag es. Ich merke plötzlich, dass ich 60 Meilen fahre und habe keine Ahnung mehr von den letzten 5 Minuten. Willi! Es scheint, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Der Kopf ist leer. Alles ist wie weggeblasen. Ach, du musst dir Ruhe gönnen. Es nützt nichts. Ich versuch's morgen wieder. In aller Frühe. Ja, es wird alles wieder gut werden, Willi. Ich bin da so lang gefahren, verstehst du? Es ging mir großartig. Ich habe mir sogar die Landschaft angesehen. Stell dir vor, ich sah mir die Landschaft an, wo ich doch jede Woche meines Lebens die Straße lang fahre. Aber es ist wunderbar da oben, Linda. Die Bäume so dick und die Sonne ist warm. Na, ich habe die Windschutzscheibe aufgemacht und habe mich in der warmen Luft gebadet. Und dann auf einmal rutsche ich von der Landstraße ab. Ich hatte völlig vergessen, dass ich am Steuer saß. Wenn ich nach der anderen Seite über den weißen Strich gefahren wäre, da hätte es ein Unglück gegeben. Also ich fuhr weiter. Und 5 Minuten später habe ich schon wieder geträumt. Und beinahe habe ich... Ich habe solche Gedanken. Ich habe solche komischen Gedanken. Du musst mal mit Howard sprechen, dass sie dich in New York arbeiten lassen. Ach, die können mich nicht brauchen in New York. Aber du bist über 60. Wie können sie denn verlangen, dass du dich immer noch abstrapazierst? Herrgott, ich muss ja nach Portland telegrafieren. Morgen früh um 10 Uhr sollte ich Brown und Morrison die Kollektion vorführen. Portland war immer ein guter Platz. Menge Aufträge hätte es gegeben, wenn ich morgen dort wäre. Du musst zu Howard und ihm einfach sagen, dass du von nun an nur noch in New York arbeiten willst. Du bist viel zu entgegenkommend, Willi. Wenn der alte Warner noch lebte, ich hätte heute New York. Der Mann war prima, das war ein Chef. Von Howard, seinem Sohn, hat er nichts gehalten. Von mir dagegen. Wenn er mich sagt, klopft er mir immer auf die Schulter. Ja, das musst du Howard sagen. Bevor ich New England für Wagner und Co. übernahm, da wusste Wagner und Co. doch nicht immer, wo New England liegt. Ich habe New England für die Firma erobert. Das musst du alles dem Howard sagen. Das werde ich auch. Werde ich auch. Sag mal, ist Käse da? Ich mach dir gleich ein Brot. Mach ich mir selber. Geh nur wieder schlafen. Ich hol mir ein Glas Milch und komm dann rauf. Sind die Jungs zu Hause? Sie schlafen. Happy hat Biff heute Abend ausgeführt. Ja, in Nachtlokalen kennt sich Happy aus. Ich habe ihnen zugesehen, wie sie sich zusammen rasierten. Wir standen im Badezimmer vor dem Spiegel. Einer hinter dem anderen. Das ganze Haus riecht noch nach Rasierwasser. Es ist lang her, dass wir beide Kinder hier hatten. Das soll einer verstehen. Da läuft man sich nur ein ganzes Leben lang die Füße wund, um ein Häuschen abzuzahlen. Schließlich gehört es einem. Und dann ist niemand da, um drin zu leben. Alles, was man hineingesteckt hat, ist wie weggeworfen. Ja, das ganze Leben, Stück für Stück, wirft man weg. Nö, nicht alle. Manche können etwas behalten. Und sie häufen immer mehr an. Hat Biff etwas gesagt heute Morgen, nachdem ich weg war? Du hättest ihn nicht gleich so anfahren sollen. Er war doch gerade erst angekommen. Ich habe... Warum verlierst du so rasch die Geduld mit ihm? Ich habe ihn lediglich gefragt, ob er endlich angefangen hat, etwas zu verdienen. Das nennst du anfahren? Woher soll er denn was verdienen? Nun, das wird langsam Zeit. Mit 34... Ja, anfangs, als er jung war, da dachte ich, na schön, er ist ein junger Mann, es ist gut für ihn, rumzuziehen von einem Beruf zum anderen. Aber nun ist schon mehr als 10 Jahre vergangen und immer noch macht er keine $35 die Woche. Lass ihm Zeit, er findet sich schon. Sich mit 34 Jahren immer noch nicht gefunden zu haben, ist ein Skandal. So laut. Das Malheur ist, dass er faul ist. Ich bitte Sie, schlaf. Stinkfaul ist er, weiter gar nichts, durch und durch. Du wolltest dir doch was zu essen holen. Warum ist er überhaupt nach Hause gekommen? Warum ist er nicht in Texas geblieben? Ich weiß es nicht. Herr Lohmann Junior hat sich über die Gründe seiner Herfahrt noch nicht so äußern beliebt. Ich habe solche Angst um ihn, Willi. Er kommt sich so verloren vor. Willi, verstehst du denn das nicht? Biff Lohmann fühlt sich verloren? Im reichsten Land der Welt? Dabei könnte er, wenn er nur wollte. Denn eins steht fest. Dumm ist er nicht. Nee, ist er nicht. Wir werden morgen früh eine nette kleine Unterhaltung miteinander haben. Ich verschaffe ihm meinen Posten als Verkäufer. Da könnte er Karriere machen wie nichts. Wenn er nur wollte. Das ist ja die Tragödie mit Biff. Ich hab dir neuen amerikanischen Käse mitgebracht. Warum bringst du amerikanische, wenn ich bloß Schweizer esse? Zur Abwechslung, dachte ich. Ich will keine Abwechslung, ich will Schweizer Käse. Warum wird mir immer widersprochen? Und warum machst du nicht endlich ein Fenster auf, ums Himmels Willen? Sie sind alle offen, Willi. Wie die uns hier eingebaut haben. Ziegel und Fenster, Fenster und Ziegel, alles haben sie zugebaut. Die ganze Straße ist mit Autos vollgestopft. Nicht ein Atemzug frischer Luft in der ganzen Gegend. Nicht ein Grashalm wächst mehr im Garten. Versuch mal eine einzige Karotte hier zu pflanzen. Wenn ich an die beiden Ulmen denke, eine Hängematte hatten wir dazwischen aufgehängt, ich und Biff. Damals war es, als wäre man gar nicht in der Stadt. Um diese Zeit hatten wir Flieder. Dann kamen die Begonien heraus, dann die Narzissen. Ein Duft war das im ganzen Hause. Aber heute, sie bauen und bauen. Irgendwo müssen die Menschen wohnen. Zu viel Menschen, Linda. Der Bevölkerungszuwachs außer Kontrolle, Linda. Riech mal, wie das stinkt von dem Wohnhaus her. Von allen Seiten. Wo ist denn der Käse? Unten im Eisschrank. Aber mach keinen Lärm. Du sorgst dich doch nicht um mich, Liebling. Wenn nur du dich nicht so sorgen würdest. Ohne dich, Linda. Mein ganzer Halt bist du. Mach keine Berge aus Maulwurfshügeln. Versuch dich auszuruhen. Ich schlag mich nicht mehr mit ihm herum. Wenn er zurück will nach Texas, soll er. Ja, lass ihm nur Zeit. Gewiss. Es gibt Menschen, die spät anfangen. Edison, wenn ich nicht irre. Oder nimm B.F. Goodrich, der Gummikönig. Einer von beiden war außerdem taub. Und trotzdem. Biff? Mein Biff? Ich setze jedes Geld auf Biff. Und Sonntag, wenn es schön ist, da fahren wir alle ins Freie, machen die Windscheibe auf und schnappen Luft. Beim Studebaker ist die Windscheibe fest. Du hattest sie ja heute selbst auf, Liebste. Ich? Erinnerst du dich nicht? Na, du hast dich doch in der warmen Luft richtig gebadet. Ich? Nee. Hab ich gar nicht. Ach, das ist aber komisch. Ist das nicht merkwürdig? Was ist merkwürdig? Ich hatte die ganze Zeit an den Chevrolet gedacht. Den roten Chevrolet, unseren guten alten Chevry. Bei dem konnte man die Windscheibe öffnen. Also ich hätte geschworen, dass ich heute mit dem Chevry fuhr. Und? Komisch, wie? Irgendwas muss dich an den Chevrolet erinnert haben. Irgendwas? Ja. Was ist denn dabei komisch? Ich sehe noch, wie Biff den Chevrolet frisch lackierte. Er ganz allein. Die 80.000 Meilen, die er auf dem Buckel hatte. Mein Junge lackierte sie damals weg wie nichts. Na, geh schlafen. Ich komm dann gleich. Gib auf der Treppe Acht. Hör mal, Happy. Hör mal, auf der Treppe. Na, der Alte. Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht. Ich sag dir, das geht nicht lange gut. Wieso? Stell dir doch vor, um diese Zeit mit dem Wagen. Wenn er so weitertreibt, verliert er noch einen Führerschein. Die Augen lassen ihn im Stich, was? Die Augen? Der Kopf, sag ich dir. Bei grünem Licht hält er an und bei rotem gibt er Gas. Ich spreche aus Erfahrung. Du bist schon lange nicht mit ihm gefahren. Schlafen wir wieder. Du wirst dich noch an vieles gewöhnen müssen, wenn du im Schoß der Familie bleiben willst. Zigarette? Na schön, brauchen wir noch eine. Damit man besser schläft, was? Ja, ja. Was haben wir jetzt heute mal alles zusammengepafft? Und was haben wir auf diesen Betten hier nächtelang hin und her geschwatzt? Träume, Pläne, haufenweis. Und die Abenteuer. Mehr als 500 Weiber würden was darum gegeben haben, wenn sie hätten zuhören dürfen. Weißt du noch, die Betsy? Mit dem schottischen Schäferhund? Ja, bei der habe ich die doch eingeführt. Meine erste. Gott, war die toll. Mensch, und wie schüchtern du damals warst. Ich sehe es noch heute. Du hast mir so allerhand beigebracht. Jetzt könntest du mir einiges beibringen. Sage ich mir die ganze Zeit. Was ist denn los mit dir? Och, mit mir. Du hattest Witz und Selbstvertrauen. Wo ist denn das alles hin? Ich erkenne dich kaum wieder. Sag mal, warum lacht mich der Alte die ganze Zeit aus? Unser Häuptling? Sobald ich den Mund aufmache, verkneift er sich das Lachen. Ah, mit dem ist etwas nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung? Wieso? Er redet doch dauernd mit sich selbst. Ja. Ja, als ich sah, habe ich das gleich gemerkt. Ich wollte es dir schon immer mal schreiben und kommt nur nicht dazu. Und zu wem meinst du, spricht er? Zu dir. Zu mir? Die ganze Zeit. Ja, was sagt er denn? Wovon du lebst. Ach, immer wieder. Als ob es keine anderen Probleme in diesem Leben gäbe. Aber wovon lebst du eigentlich? Er soll nur nicht alles auf mich schieben. Wieso auf dich? Auch er macht es sich leicht, sich auf mich rauszureden. Und wovon lebst du? Es gibt ganz andere Dinge, die ihn drücken. Ganz andere. Sprich doch nicht so rätselhaft. Ach, lassen wir das. Siehst du irgendeine Zukunft für dich in Texas? Was ist Zukunft? Lange genug habe ich es versucht. Verkäufer, Reisender, Packer. Mein Gott, alles war ich schon. Am heißen Sommermorgen die und die Untergrundjahr noch erwischen. 50 Wochen schuften, um 2 Wochen Ferien zu haben. Während man doch nichts anderes will als... Ach, wozu das Ganze? Ja, weshalb bist du dann nach Hause gekommen? Sieh mal, in Texas ist jetzt Frühling. Immer wenn es Frühling wird, wo ich gerade bin, packt mich eine schreckliche Angst und wirkt mir den Hals. Was treibst du den ganzen Tag, frage ich mich. $28 die Woche, 34 Jahre alt. Und? Was ist mit der Zukunft? Tja, was ist mit der Zukunft? Diesmal hat es mich besonders erwischt. Ließ alles stehen und fuhr hierher. Jetzt bin ich hier und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich hatte mir immer vorgenommen, ja nicht mein Leben zu vergeuden. Aber die ganze Zeit habe ich nichts anderes getan, als mein Leben vergeudet. Du bist ein Idealist, mein Lieber. Idealist? Ach was, verdreht bin ich. Und du, Happy? Du bist zufrieden, was? Du hast ja Erfolg. Ich? Nee. Du machst doch Dollar. Ich hörte, dass mein Abteilungschef stirbt. Vielleicht habe ich deine Aussichten. Du, Hepp, komm mit mir nach Texas. Du und ich? Ja, wir kaufen eine Farm, züchten Vieh und schaffen Arbeit für unsere Muskeln. Anständige Arbeit, Mensch. Das habe ich mir auch vorgestellt. Wir gründen eine Firma, Gebrüder Lohmen. Tolle Sache, aber du bist richtig. Also, was wollen wir denn noch hier? Hast recht, das müsste man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen. Aber erst muss ich es einigen Vorgesetzten hier noch zeigen, dass man es mit Happy Lohmen nicht machen kann, du. Mit mir nicht, nee. Du, sag mal, die beiden von heute Nacht, wie waren deine? Meine? Na, ich sag dir. Sowas habe ich lange Zeit nicht gehabt. Alles, was recht ist. Soll ich ja gar nicht haben, wann ich will. Aber es ist wie beim Kegeln. Ich werf so der Reihe nach um und hab nichts davon. Ich bin ja schon lange auf der Suche nach einer. Eine, an der was Bleibendes ist. Ja, genau das suche ich auch. Eine, die Charakter hat. Eine wie Mutter. Nicht zu finden. Nicht zu finden. Nee. Also die, mit der ich gestern Abend... Du, die ist verlobt und heiratet in 5 Wochen. Nein. Und der Herr Verlobte ist der zukünftige Chef unserer Firma. Ach, sowas. Jetzt mir in den Kopf gesetzt, den noch vor der Hochzeit rumzukriegen, weil er sich ganz so wichtig vorkommt. Ja, das ist mir dann auch gründlich gelungen. Das dritte Mal schon, dass ich seinem über mir mit seiner Frau versetze. Es ist nicht, dass ich mir was drauf einbilde, es gibt hübsche. Aber ich lasse nicht mit mir rumkommandieren. Warum sagst du nichts? Ja? Jeder rächt sich am Leben, wie er kann. Mir fällt Bill Oliver ein. Oliver, das Sportgeschäft? Du warst doch mal bei ihm angestellt. Ja. Als ich damals austrat, sagte Oliver, wenn du mal was brauchst, Biff, komm zu mir. Klingt vielversprechend. Zu dem gehe ich. Wenn ich 10.000 Dollar oder 7 oder 8 bekäme, damit kaufe ich doch eine erstklassige Farm. Na klar, der gibt dir das Geld, du bist doch so beliebt. Naja. Allerdings war er damals überzeugt, ich hätte den Karton mit den Basketbällen gestohlen. Er denkt noch an die Basketbälle. Ja, vielleicht. Schließlich hat er dich doch nicht entlassen. Nee. Ich war rasch vorher ausgetreten. Na siehste. So, mein Junge, jetzt kommt der Motor dran. Gut, mein kleiner Biff. Du wirst schon lernen. Du wirst mal ein ganzer Kerl, mein Junge. Daran denkt er nicht, dass die Mutter hören kann. Mach dir den Sweater nicht dreckig, Biff. Fahr nicht wieder weg. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit dem fertig werden soll. Manchmal wird's geradezu peinlich, sag ich dir. Das nenne ich einen Wagen lackieren, mein Junge. Ach, schlafen wir. Das geht nun so die ganze Nacht. Mit wem spricht er denn eigentlich? Mit sich selbst. Peinlich, sag ich dir. Vorsichtig mit jungen Mädchen, Biff. Mehr sage ich nicht. Vor allem keine Versprechen. Ein junges Mädchen glaubt sofort alles, was man ihm sagt. Erst kommt die Schule, Biff. Wenn da alles in Ordnung geht, gibt's Mädchen genug für einen Jungen wie dich. Nur so weiter, Jungs! Wisch die Windscheibe mit Zeitungspapier ab, Happy. Zeig ihm, wie man's macht, Biff. Lass Biff, er zeigt's dir. Ja, meine Herren Söhne, die sind in Ordnung, meine beiden. Da kann einer noch so gute Schulzeugnisse haben, aber im Geschäftsleben werden sie ihm fünfmal überlegen sein. Was ich euch immer sage, in der Geschäftswelt ist das Auftreten alles. Das Anziehende muss einer haben, dann ist er auch beliebt. Wer für sich einnimmt, nimmt auch Geld ein. Ich brauche mich nicht viel anzumelden, wenn ich einen Käufer sehen will. Willi Lohmann ist hier. Schon öffnen sich jede Tür. Ich trete ein und die anderen warten alle mit ihren Koffern draußen. Er redet, redet, redet, redet. Längst vergangen, längst vergessen. Die Zeit rast, rast, rast. Das Leben geht weiter. Und doch. So ist's gewesen. So fing es damals an. Er war jung und meine Mutter war jung. Willi, mein Engel! Meine Süße! Na, wie fährt sich der Chevrolet? Chevrolet ist der beste Wagen, der je gebaut wurde. Hast du gut verkauft? Oh, für 500 in Providence, 200 Waterbury, 700 Boston. Nein! Du, der macht hier deine Provision. Moment mal, ich muss mal eben rein. Mein Gott, 212 Dollar. Warte mal. Ganz genau habe ich es zwar noch nicht ausgerechnet, aber... Aber? Also wie viel hast du nun wirklich verkauft? Also circa... ja, also 180 in Providence. Das heißt, es waren rund gerechnet 200. Also das sind 200 in Providence? Auf der ganzen Tour. Ach so, 200 brutto. Das Malheur ist, dass drei Läden in Boston wegen Inventur geschlossen hatten. Sonst hätte ich in dieser Woche einen neuen Rekord aufgestellt. Das 70 Dollar und paar Cent Provision. Och du, das ist ganz anständig. Welche Zahlungen sind denn fällig? Die Rate für den Eisschrank, die große Rate für die Waschmaschine und eine Rate für den Staubsauger. Der ist doch schon wieder kaputt. Na ja, er ist alt, Liebster. Aber wir zahlen immer noch. Wenn wir ihn abgezahlt haben und er uns gehört, fällt er auseinander. Als ob sie genau berechnen würden, dass man etwas wegschmeißen muss, sobald es einem gehört. Alles zusammen macht? 120 Dollar und 15 Cent müssen wir nächsten Montag haben. 120 Dollar. Oh, wir werden's haben, Willi. Naja, wenn ich nur beliebt wäre. Beliebt? Naja, ich bin schon beliebt. Aber nicht besonders. Weißt du, das Auftreten fehlt mir. Was redest du da? Die Jungs werden es haben. Aber ich... Oh, warum denn? Na, wenn ich die anderen so sehe, wie sich ihnen die Türen öffnen, Weil sie das Aussehen haben. Du bist der bestaussehende Mann der Welt. Nee, das Auftreten haben sie. Ach, du etwa nicht? Ich? Nee, im Gegenteil. Ich brauche nur wo reinzukommen, um ein paar Worte zu sagen. Schon wird gelacht. Ja, sie freuen sich über dich. Nee, nee. Ich glaube, ich rede zu viel. Du bist lebhaft und das lieben die Menschen. Man müsste mit weniger Worten auskommen. Sieh mal Ben. Ben ist ein Mann von wenig Worten. Aber sicher ist dein Bruder Ben nicht beliebt. Aber das Auftreten hat er. Und den großen Erfolg. Das weißt du doch. Du bist der bestaussehende Mann der Welt. Für mich bist du's lieber. Hast du gehört? Du, das ist Ben und kein anderer. Wenn man vom Teufel spricht, na, dieses Flöten gibt's nur einmal. Ben, alter Junge. Wie lange ist das her, dass wir uns nicht gesehen haben? Hallo, Willi. Ja, man will so viel, aber man kommt nicht dazu. Die Tragödie unserer vielbeschäftigten Zeit. Leider muss ich gleich wieder fort. Deine Frau? Ja, du, das ist Ben, Linda. Mein großer Bruder, Ben. Bedauere sehr, dass ich bisher nicht das Vergnügen hatte. Willi hat mir so viel von Ihnen erzählt. Von Ben, der so große Erfolge hat. Hörst du, Ben, in welchem Ruf du hier stehst? Wo bist du inzwischen gewesen? Ich weiß noch, als du fortgingst, da wolltest du damals nach Alaska, um Vater zu finden. Es wurde nichts aus Alaska. Meine geografischen Kenntnisse waren damals recht mangelhaft. Nach ein paar Tagen wurde mir klar, dass ich statt nach Alaska nach dem Süden ging. Schließlich landete ich in Afrika. In Afrika? Ah, die Goldküste. Vor allem trifft man dort auf Diamantenminen. Diamantenminen? Allerdings. Wie war das mit Afrika? Schnell gesagt. Als ich 17 war, ging ich in den Dschungel. Und mit 21 kam ich wieder heraus. So wahr, wie es einen Gott gibt, ich war reich. Verstehst du jetzt, Linda, was ich immer sage? Es ist nichts auf dieser Welt unmöglich. Tja. Und jetzt muss ich wohl wieder gehen. Noch einen Augenblick, Ben. Erzähl von Vater. Sie soll wissen, was für eine Familie sie angehört. Ah, ich weiß doch genau, er trug einen mächtigen Bart. Mutter hielt mich im Arm. Wir saßen alle um ein Feuer und Musik spielte. Ich höre sie noch jetzt. Die Flöte. Vater spielte Flöte. Ja, Vater spielte Flöte. Unser Vater war ein großer Mann und er hatte ein großes, wildes Herz. Ach, erzähl doch! Als wir einmal in Boston waren und er genug von Boston hatte, warf er uns alle ins Auto und fuhr uns quer über das ganze große Amerika. So war er. Ja, so war er. Und wenn ich etwas von ihm gelernt habe, so ist es das. Sich nicht viel um andere kümmern. Keine Rücksicht auf andere. Sonst kommt man nie aus dem Dschungel heraus. Das sagen Sie? Und ist das Ihre Art zu leben? Jawohl, verehrte Schwägerin. Das ist meine Art zu leben. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Sieh mal an. Das also ist deine Frau. Und was macht dein Geschäft? Ich verkaufe. Du verkaufst? Na, ich wünsche dir viel Erfolg. Aber nun muss ich wohl gehen. Ben, ich brauche dich. Als du uns verließest, war ich noch ein Kind. Nie hatte ich wehen, mich auszusprechen. Und heute noch fühle ich mich so... Wie fühlst du dich? So unfertig. Unfertig? Aber es handelt sich ja nicht um mich. Aber meine Söhne... Deine Söhne? Die sollen es doch besser haben. Ihnen will ich doch alles geben. Deine Söhne? Ja, all den Mut, der mir immer gefehlt hat. Ach... Ich möchte sie so stark machen, wie du es bist. Deine Söhne haben gute Anlagen? Oh, die besten Anlagen. Männliche, vielversprechende Burschen. Ach, das tut gut, gerade von dir das zu hören. Wenn sie diese Versprechungen erfüllen. Was soll ich sie lehren, damit sie sie erfüllen? Pass gut auf. Auf jedes Wort. Dann so sprich doch endlich! Als ich in den Dschungel ging, war ich 17. Und mit 21 trat ich wieder heraus. Und so wahr es einen Gott gibt, ich war reich. Nütze die Zeit, die dir gegeben ist. Denn bald ist es zu spät. Mutter. Piff! Na, wie war's die erste Nacht zu Hause? Wundervoll. Alles. Aber der Alte, sag mal, geht denn der überhaupt nicht schlafen? Nachts in der Küche, ich trau meinen Ohren nicht. Und vorhin höre ich schon wieder seinen Monolog aus dem Garten. Nicht so laut. Wie lange treibt dann das schon? Er kann dich hören, ich flehe dich an. Es ist doch nicht zum Aushalten. Dann geh wieder nach oben. Denkt er denn gar nicht an dich, Mutter? Viel zu viel. Ach, so eine Rücksichtslosigkeit. Ich bitte dich, Biff. Könnte ich nur irgendwas für dich tun? Eine Menge könntest du tun, aber du kannst nicht. Happy? Ja, der braucht eine halbe Stunde länger zu seinem Make-up. Morgen allerseits. Aber sag mal, du hattest doch noch nie getrieben. Da hörst du's. Es war der rechte Augenblick für mich herzukommen. Hättest doch mal ein Wort davon schreiben können, Mutter. Na, wohin denn? In den letzten 3 Monaten haben wir ja nicht einmal deine Adresse gewusst. Ich war auf Reisen. So. War er denn die ganze Zeit so? Immer, wenn du nach Haus kommst. Wenn ich komme? Ja. Bei der ersten Nachricht lacht er und freut sich. Aber je näher deine Ankunft rückt, umso unruhiger wird er. Und bist du erst da, dann fängt er auch schon an zu streiten und bekommt seine Wutanfälle. Ich möchte bloß wissen, warum ihr euch so hasst. Ach, wer hasst ihn denn? Kaum kommst du zur Tür rein, geht's los. Gott, ich versuche ohnehin, mich zurückzuhalten. Bleibst du jetzt hier? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst umsehen. Das ganze Leben kann man sich nicht umsehen, Biff. Wie grau dein Haar geworden ist. Es war schon grau, als du noch in die Schule gingst. Ich habe nur aufgehört zu färben. Oh, färb es wieder. Ich will nicht, dass du alt aussiehst. Du Kindskopf. Wie oft glaubst du denn, kann man weggehen und ein Jahr fortbleiben und dann einfach wieder nach Haus kommen? Einmal wirst du die Tür aufmachen und fremde Menschen werden hier sitzen. Ach, du bist doch noch nicht einmal 60. Aber dein Vater? Na, er auch. Er auch? Er ist über 60. Wenn du nichts für ihn fühlst, dann kannst du auch nichts für mich fühlen. Dass Biff den alten Herrn bewundert, das wissen wir doch seit unserer frühesten Jugend. Und du, Mutter? Lass mich aus dem Spiel. Ich liebe ihn. Und ich werde nicht zulassen, dass er sich überflüssig und elend vorkommt. Du musst dich entscheiden, mein Junge. Entweder ist er dein Vater und du behandelst ihn mit dem Respekt, den du deinem Vater schuldest. Oder du kommst nicht mehr her. Ich weiß, es ist nicht leicht mit ihm. Biff! Biffo! Was hat er denn schon wieder? Dass du ihm nicht in die Nähe gehst. Biffo! Biffo! Biffo! Dieser alte Narr. Biff! Wenn du wüsstest, gegen was er alles anzukämpfen hat. Es gibt genug Leute, denen es schlechter geht als dem großen Herrn Willi Lohmann. Er ist kein großer Mann. Und viel Geld hat er nie verdient. Ach, mach dich doch nicht lächerlich, Mutter. Er ist ein kleiner Mann. Einfach ein Mensch, dem etwas Furchtbares widerfährt, das ist alles. Leugnet ja keiner, dass er Schwierigkeiten hat. Und das alles genügt. Schon deswegen hat er Anspruch auf Achtung. Ja, wer sagt denn... Dieser Mann ist erschöpft. Das ist er ganz gewiss, Biff. Wer sagt denn... Zu Tode erschöpft. Im März wären es 36 Jahre, dass er für Wagner und Co. gereist ist. Und nun, weil er alt ist, da streichen sie ihm einfach sein Gehalt. Sein Gehalt? Das wusste ich nicht. Du hast ja nie gefragt. Seit 5 Wochen bezieht er kein Gehalt mehr. Nur noch die Provision, wie ein Anfänger. Ach, diese undankbaren Schweine. Sie sind nicht schlechter als seine Söhne. Solange er jung war und Geld einbrachte, da freuten sie sich mit ihm. Seine früheren Kollegen, die arbeiten nicht mehr. Sie haben sich zurückgezogen. Aber er kann sich nicht zurückziehen. Immer noch muss er arbeiten. Früher besucht er 6, 7 Kunden am Tag. Jetzt kann er kaum ein zweites Mal die Koffer aus dem Wagen heben und wieder hinein. 300, 400 Meilen fährt er, um einen alten Kunden zu sehen. Aber nur die Firma ist alt. Ein neuer Mann sitzt drin und sieht ihn ablehnend an. 400 Meilen fahren und keinen Cent verdienen? Und da soll er nicht zu sich selbst sprechen? Zu wem denn sonst? Nicht einmal zu mir. Er borgt sich jede Woche $50 von Onkel Charlie aus, um mir zu erzählen, er hätte Geld verdient. Sieht so ein Narr aus. So hatte ich es ja nicht gemeint. Ja, wenn er sich seine Söhne ansieht, die er mehr als sein Leben liebt, dann kann er sich fragen, ob er nicht ein Narr ist. Einer hat nichts als Weiberröcke im Kopf und du. Also ich bleibe. Erledigt. Ich sehe mich hier nach Arbeit um. Wenn ich daran denke, wie er früher jeden Abend... Wo er auch war, anrief Biff, nur um deine Stimme zu hören. Schließlich hat er mich mal aus dem Haus geworfen. Warum? warum hast du ihn eigentlich damals so aus der Fassung gebracht? Weil alles Schwindel an ihm ist. Schwindel? Alles mache. Und das habe ich ihm gesagt. Wie kannst du... Jedenfalls täte dir gut, die Schuld nicht immer auf mich zu schieben. Ich verstehe kein Wort. Das ist erledigt. Von nun an trage ich meinen Teil zum Haushalt bei. Und zwar, na, sagen wir, die Hälfte meines Einkommens. Welches Einkommens? Das ich haben werde. Oder glaubst du, ich werde nie eins haben? Biff. Ach, ich hasse die Stadt und jeden Stein hier. Und trotzdem, ich bleibe. Was will man noch von mir? Ich will dir was sagen, Biff. Er stirbt. Er stirbt? Er bringt sich um. Was denn, er bringt sich um? Für mich ist jeder Tag nur eine Gnadenfrist. Wovon sprichst du, Mutter? Vor ein paar Tagen musste ich in den Keller. Die elektrische Sicherung war durchgebrannt. Da fand ich hinter dem Kasten mit den Sicherungen einen Gasschlauch. Ich verstand sofort. An einem Ende des Schlauches ist ein Gewinde und das passt genau in das Gasrohr vom Heizkessel. Na, so eine Dummheit. Sei ruhig. Du hast den Schlauch weggenommen. Nein. Ich schämte mich. Wie kann ich ihm zeigen, dass ich alles weiß? Es wäre eine solche Kränkung für ihn. Du, Mutter. Dass man so hilflos sein kann. Jeden Gedanken kenne ich, der ihm durch den Kopf geht. Und nichts kann ich tun. Nichts. Nur, dass ich so gar nicht zum Kaufmann tauge. Aber ich will alles tun. Na, und ich erst. Vater! Ach, sieh mal an. Familienrat. Na, meine Herren Söhne. Biff geht morgen zu Oliver. Zu Oliver? Bill Oliver, Sportgeschäft. Vielleicht erinnert er sich. Vielleicht. Wie viel zahlt er dir? Das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Herrgott, irgendwann... In diesem Haus wird nicht geflucht. Wer hat jetzt geflucht? Wenn hier einer fluchen darf, bin ich es. Wem es nicht recht ist... Hört mal zu. Er kann gehen. Hör zu, Vater. Als ich zuletzt in Florida war, fragte ich mich, ob nicht auf dem Gebiet der Sportreklame etwas Neues geschaffen werden könnte. Eine neue Sportreklame, Happy? Ja, ich dachte darüber nach. Ich überlegte, wie man das Bedürfnis nach all den Hand- und Fußbällen, den Rackets, den Skiern, den Schlitten, Kappen, Halstüchern, Handschuhen, nach all den Sportgeräten so sehr steigern könnte, dass einfach kein anständiger Mensch mehr ohne sie leben kann. Es ist wieder einmal Zeit, dass einer eine neue Idee hat. Eine neue Idee? Na und? Ich habe sie und sie ist Millionen wert. Wieso Millionen? Na, wir stellen sie in den Dienst einer Firma. Zum Beispiel Oliver. Oliver? Ganz so einfach. Biff und ich, wir legen uns eine Nummer zurecht. Damit reisen wir. Die Lohmann-Brüder. Wir bilden zwei Teams. Die Lohmann-Brüder. Und spielen gegeneinander. Zwei Fußballteams, die Lohmann-Brüder. Dann zwei Wasserpolo-Teams, wieder die Lohmann-Brüder gegeneinander und so weiter. Hab ich dir nicht immer gesagt, Linda, dass unseren Kindern mal was Großes einfallen wird? Und dann ist das ganze Elend zu Ende? Die Lohmann-Brüder. Benutzen nur die Sportgeräte von so und so. Diese Schlagzeile geht über die ganze Welt. Ein Millionengeschäft. Ich gehe morgen zu Oliver. Muss alles noch genau überlegt werden. So habe ich euch schon lange nicht gesehen. Unterbricht jetzt nicht. Vor allem, was ziehst du an? Überlegen wir alles morgen. Nicht diese ewige Lederjacke. Einen dunklen Anzug. Weißt du, das Auftreten. Ist gut, Vater. Und rede so wenig wie möglich. Und vor allem, mach keine Witze. Ganz ruhig und seriös. Aber gerade meine Witze hatte doch Oliver so gern. Jeder hört einem Witzbold gern zu, aber keiner finanziert ihm etwas. Du bietest dir die Laufbursche an, du bringst ein Millionengeschäft. Wie viel wirst du verlangen? Ich weiß es noch nicht. Wer groß anfängt, endet groß. Also, wie viel? Herrgott, wie oft soll ich dir noch wiederholen? Und sag nicht Herrgott. Herrgott ist in der Geschäftswelt unzulässig. Ein Mann, der reinkommt, um $15,000 zu verlangen... 15.000? Das spricht nicht wie ein Laufbursche. Ich bin froh, wenn ich die Hälfte kriege. Das ist es ja. Immer hast du zu klein angefangen. Daran erkennt man sofort, dass einer Sorgen hat. Darfst dir nichts anmerken lassen. Komm rein mit einem großen Lachen. Mit einem großen Lachen? Ja, lass zwei, drei gute Witze los, dann kommt gleich Schwung in die Sache. Das Auftreten... Oliver hat seine Witze immer gern gehabt. Lass mich aussprechen, bitte! Was fährst du sie so an? Ich erlaube nicht... Du erlaubst nicht? Was erlaubst du nicht? Willi! Und du hörst auf, immer seine Partei zu nehmen! Aber auch du hörst auf! Wer hat dir zu erlauben? Auch du! Ich oder du? Ach, Schluss mit deinem Wahnsinn! Schluss! Schluss! Also, grüß Oliver von mir. Vielleicht erinnert er sich... Das hast du nötig gehabt. Nicht ein freundliches Wort hört er von euch. Geh ihm nach, Biff. Sag ihm was. Los, Biff, geh schon. Nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Mutter. Wann wollt ihr euch treffen? Um 6 im Weinkeller in der 48. Straße. Gut, er wird um 6 dort sein. Ich bin so glücklich, Biff. Der Gasschlauch ist nicht mehr da. Er muss ihn in der Nacht weggenommen haben. Nun weiß ich, dass die Wendung für uns alle gekommen ist. Du? Also du hast ihn weggenommen. Ja. Werd nicht ungeduldig, Biff. Und warte auf Oliver, bis er kommt und mach einen guten Eindruck auf ihn. Es ist so wichtig. Und viel Vergnügen mit Vater. Biff, er kann so brauchen. Vielleicht bringt er auch eine gute Nachricht. Ja, wegen New York. Er ist eben zu Howard Wagner gefahren. Er hat Mut gefasst, wie ausgewechselt. Wenn nur der liebe Gott gibt, dass jeder von euch eine gute Nachricht hat. Nimm dich zusammen, Biff. Lächle ihm entgegen, wenn er ins Restaurant kommt. Ja, Wiedersehen. Hast du deinen Kamm mit? Wiedersehen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Sie sehen ja, wie beschäftigt ich bin. Nur auf einen Augenblick, Herr Wagner. Ich hätte gerne etwas mit Ihnen besprochen. Sagen Sie mal, Willi, müssen Sie heute nicht in Portland sein? Ich konnte nicht fahren. Wieder was mit dem Auto? Nein, nein. Sie machen mir Sorgen, Willi. Ja, seit 36 Jahren fahre ich. Das geht einem schließlich in die Knochen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht mehr reisen will. Na und? Erinnern Sie sich, wie Sie Weihnachten die Gesellschaft hier hatten? Da sagten Sie, wenn Ihnen etwas für mich einfällt, in New York. Ah ja, richtig. Aber es ist mir nichts eingefallen, Lohmann. Ich will Ihnen was sagen, Howard. Die Kinder sind jetzt erwachsen. Ich brauche nicht mehr viel. Wenn ich, sagen wir mal, $65 die Woche mit nach Hause nehmen könnte, damit könnte ich schon auskommen. Ich dachte, wenn ich hier bei uns... Bei uns? Wagner und Co. ist ganz auf Reisende eingestellt. Das weiß doch niemand so gut wie Sie, Kindchen. Howard, Gott weiß, ich habe niemals in meinem Leben jemand um einen Gefallen gebeten. Ich erinnere mich, wie der verstorbene Herr Seniorchef, Ihr Vater... Ja, ich weiß. Er trug Sie hier immer auf dem Arm herum, Howard. Weiß ich, Lohmann. Ich kann es mir auch mit 50 pro Woche einrichten. Weiß ich. Aber woher? Jetzt hören Sie mal eine Minute zu. Sie verstehen nicht, worum es sich handelt. Als ich ein junger Mann war, 18, 19 Jahre, da war ich schon Vertreter. Aber ich sehnte mich nach Alaska. Mein Vater war dort und mein ältester Bruder war ihm gefolgt, Und ich dachte daran, nachzureisen. Ach, was Sie sagen. Ich habe mich damals gefragt, ob es eine Zukunft für mich hätte, Geschäftsreisender zu werden. Und ich war fast entschlossen, nach Alaska zu gehen. Als ich eines Tages einen Geschäftsreisenden im Parker Hotel traf. Sein Name war Dave Singleman. Kenne ich nicht. Na und? Dave Singleman war 84. In 31 Staaten handelte man mit seinen Artikeln. Und der alte Singleman, der ging rauf in sein Hotelzimmer, zog seinen grünen Samtschlafrock an, das vergesse ich nie, nahm das Telefon ab und rief die Käufer an. Und ohne jemals sein Hotelzimmer zu verlassen, im Alter von 84 Jahren, verkaufte er. Machte die Offerten, nahm die Orders entgegen, alles am Telefon. Und als ich das sah, da wurde mir klar, dass Verkaufen die größte Karriere ist, die ein Mann sich nur wünschen kann. Denn was kann beglückender sein, als wenn man im Alter von 84 in 20 oder 30 verschiedene Städte gehen kann und einen Hörer abnehmen und geachtet zu sein und geschätzt und beliebt bei so vielen Leuten. Verstehen Sie das? Als er starb, und nebenbei starb er den Tod eines Geschäftsreisenden in seinem grünen Samtschlafrock im Raucherabteil vom Express New York Boston. Als er starb, waren Hunderte von Geschäftsreisenden und Kaufleuten bei seinem Begräbnis. In den Tagen, da war noch Persönlichkeit im Geschäft, Howard. Da war Respekt, Kameradschaft und Dankbarkeit drin. Heute ist alles mechanisch. Keine Chance mehr für Wärme oder Freundschaft. Verstehen Sie, was ich meine? Die kennen mich nicht mehr. Genau. Man kennt sie nicht mehr, Willi. Howard, wenn ich 40 Dollar die Woche hätte, ich schränke mich ein. Ich schaffe es mit 40. 40? Also entschuldigen Sie, ein paar Leute warten auf mich. Als Ihr Vater... Ich habe so viele Besprechungen gerade heute... Wenn ich von Ihrem Vater spreche, haben Sie zuzuhören, junger Mann. In diesem Zimmer wurden Versprechungen gemacht. Ich habe Ihnen was versprochen. Nein, Ihr Vater. Ich brauche das Büro. Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, dann... Also dann fahre ich noch heute nach Portland. Sie können nicht fahren. Ich kann nicht. Was Sie brauchen, ist Ruhe und Erholung. Sie haben doch Söhne, Loman. Meine Söhne arbeiten an einem großen Projekt. Also nur keinen falschen Stolz in solchen Zeiten. Die selbstverständliche Pflicht von erwachsenen Söhnen. Ich kann meinen Söhnen jetzt im Augenblick nicht zur Last fallen. Aber uns. Also eher reise ich, bis ich krepiere. Sie werden nicht mehr reisen. Ich möchte nicht, dass Sie uns vertreten. Ich wollte Ihnen das schon lange mal sagen. Howard! Sie schmeißen mich raus? Wie gesagt, Ruhe und Erholung. Aber ich muss noch Geld verdienen. 36 Jahre meines Lebens habe ich in diese Firma gesteckt. Und jetzt kann ich nicht einmal meine Versicherung bezahlen. Also nehmen Sie sich doch zusammen, Kindchen. Das sind doch Leute draußen. Und vergessen Sie nicht, die Musterkoffer abzugeben. Also? Was mache ich nur? Hörst du mich, Willi? Ben! Du? Ein neuer Kontinent liegt vor dir, aber du weißt nichts davon, Willi. Verlasse die Städte, die bis an den Rand gefüllt sind mit Tratsch und Ratenzahlungen. Ich habe Wälder in Alaska. Riesige, endlose Wälder. Und brauche jemanden, der sie bewirtschaftet. Willst du mitmachen, Willi? Mein Gott, Wälder! Meine Jungs und ich. Linda, hörst du ihn? Hörst du, was er sagt? Ah, die verehrte Frau Schwägerin. Ich lege Ihnen den ganzen Reichtum von Alaska zu Füßen. Sie sind zurück? Du, er macht mir ein Angebot für Alaska. Was sollen wir in Alaska? Die Welt erobern. Du hast doch deine gute Arbeit. Aber in Alaska, Kindchen, da könnte ich doch... Es geht uns hier ausgezeichnet. Na schön. Dann will ich wieder gehen. Und warum hast du es immer so eilig, Ben? Lass ihn nur. Willi hat eine sichere Stellung bei Wagner und Co. und wir sind sehr zufrieden. Zufrieden? Womit? Es muss nicht jeder die Welt erobern. Nun, was die Sicherheit betrifft... Erst neulich hat ihm Herr Wagner Senior ausdrücklich gesagt, dass er Willi noch ganz in die Firma nehmen wird. Erzähl's ihm, Willi. Ja, ja, ich bin dabei mit Herz und Seele. Denn ich habe doch mitgeholfen, die Firma aufzubauen. Leb wohl, Willi. Bei den großen Transaktionen, da hat Wagner und Co. ein gutes Wort mitzureden. Und du? Ich? Was hast du davon? Ja, ich... Verehrte Schwägerin, es hat mich sehr gefreut. Ach, Ben! Ein neuer Kontinent liegt vor dir. Aber du weißt nichts davon, Willi. Lass ihn endlich gehen. Ich hab Frau und Kinder. Was würde aus uns allen werden ohne die Sicherheit? Leb wohl, Willi. Mit Wagner und Co. kann uns nichts geschehen. Jetzt ist alles wieder gut. Sicher. Sicher. Ein neuer Kontinent liegt an deiner Schwelle, William. Du könntest reich werden. Das kann ich hier auch werden. Komm, Liebster. Das kann ich hier auch. Süße Puppe, was? Sieh doch mal die Beine und... Warte, ich stell sie dir vor. Ach, lass sie laufen. Ich war bei Oliver. Die Frau, sag ich dir, klasse. Ich kenn mich aus. Lass mich jetzt mit Frauen in Ruhe. Mit der kannst du, wann du willst. Eigene Wohnung? Ich will aber nicht. Hör zu, bevor Vater kommt, müssen wir einiges besprechen. Süß ist die. Herrgott, ich war bei Oliver! Na und? Deshalb brauchst du nicht so zu schreien. Alles glatt gegangen, was zahlt Oliver? Du hast den Verstand verloren. Ich? Ich auch, wie alle. Du hast es ihm hoffentlich nicht so leicht gemacht. Er verdient Millionen daran, vergiss das nicht. Millionen? Millionen, sag ich dir. Woran? Etwa daran, dass ich ihm die Füllfeder vom Tisch gestohlen habe und davongelaufen bin? Was denn für eine Füllfeder? Mir zittern noch die Knie. 6 Stunden habe ich gewartet, mich immer wieder melden lassen, alles umsonst. Endlich um 5 kommt er aus seinem Büro heraus. Er hat dich sofort erkannt. Was, mich? Den ehemaligen Packer? Packer? Du warst doch Verkäufer bei ihm. Ich war Packer! Packer in der Versandabteilung. Mir hast du erzählt? Ach, mir selbst, uns allen. Ein Blick von Oliver genügte. Mir wurde klar, eine wie lächerliche Lüge mein ganzes Leben gewesen ist. Er kam aus seinem Büro, Sekretärin hinter ihm her, dann war ich allein. Da kam es plötzlich über mich. Ich stand mitten in seinem Zimmer, ich sehe noch die getäfelten Wände, den Schreibtisch, die Füllfeder. Da war sie plötzlich in meiner Hand. Ich lief hinaus, alle 11 Stockwerke hinunter, ich lief und lief. Ich möchte bloß wissen, warum gerade die Füllfeder. Du musst mir helfen, das Vater beizubringen. Völlig verrückt. Damit er endlich versteht, dass ich nicht der bin, für den er mich hält. Ich bin ein Versager. Aber er glaubt, ich will nur nicht, aus Trotz. Und das regt ihn so auf. Aber darum handelt es sich. Man darf ihn nicht aufregen. Erzähl ihm was und Schluss. Ich kann nicht. Erzähl ihm, dass Oliver dich für morgen zum Frühstück eingeladen hat. Ja, und morgen? Na, immer so weiter. So ein Frühstück hast du in deinem Leben noch nicht gegessen und Oliver will Bedenkzeit. Immer nur ein bisschen Hoffnung, ist alles, was er will. Pass auf, er kommt. Ihr, Alter! In meine beste Ecke. Mein Gott, das ist... Das ist Jahre her, dass ich nicht hier war. Willst du was trinken? Oh, ich hätte nichts dagegen. 3 Whisky-Soda, 3 Doppelte. Los, los, wir haben Durst. Jawohl, 3 Doppelte. Aha. Ihr seid guter Laune. Na, also? Perfekt. Unterschrift und Handschlag? Mein Alter. Ja, ich wusste es ja. Es war ein ereignisreicher Tag heute. Grandios, sag ich dir. So, na, also dann leg los, Biff. Du wirst deinen Ohren nicht trauen. Bitte die Herren, 3 Doppelte. Prost. Prost. Ja, also ich will alles haargenau wissen. Hat er dich gleich empfangen? Ich musste warten. Auf Oliver? Aber nicht lang. 6 Stunden. Da kamen nackte Tatsachen an den Tag. Nackte Tatsachen? Wie man sie mit der Hand greifen kann. Keine Selbsttäuschungen und Wunschträume. Was ist denn los? Sondern harte Tatsachen. Wer zum Beispiel lief mit der Behauptung herum, dass ich bei Oliver Verkäufer war? Du? Packer war ich, in der Versandabteilung. Oh, vielleicht warst du wegen deiner Jugend in der Versandabteilung. Wir hatten es uns damals vorgemacht. Halten wir uns endlich an die Tatsachen. Damals... Ich will dir mal was sagen. Lass mich zu Ende sprechen. Mein verlorenes Leben hängt daran. Komm mir nicht mit diesen alten Geschichten. Ich bin nicht interessiert daran. Heute, und daran hängt mein verlorenes Leben... Heute haben sie mich fristlos entlassen. Entlassen? Ich bin rausgeschmissen. Was ich jetzt brauche, ihr Narren, ist eine gute Nachricht für eure Mutter. Ein Fetzen von einer guten Nachricht. Diese Frau hat gewartet, diese Frau hat was durchgemacht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich hier erzählen soll. Darum halt mir keinen Vortrag über nackte Tatsachen. Ich bin nicht interessiert daran. So, was habt ihr mir jetzt zu sagen? Jetzt sollst du alles haargenau erfahren. Zunächst habe ich warten müssen. Verstehst du? 4 Stunden draußen. Wie ein Bettler. Warten. Und dann? Dann stahl ich die Füllfeder vom Tisch und lief davon. Biff! Hier ist sie. Du hast gestohlen? Ich habe nicht gestohlen. Ein unglückliches Zusammentreffen. Er hatte sie gerade in der Hand gehalten, um zu sehen, ob sie aus Gold ist. Da kam Oliver herein. Biff. Vater, nie im Leben habe ich etwas stehlen wollen. Ich weiß, Biff. Aber du warst immer so unbeherrscht und heftig. Ach, Vater. Ich weiß, du bist mein Sohn, Biff. Und ich träume von deinen großen Möglichkeiten. Lass mich. Du hättest nicht davonlaufen sollen. Du siehst nicht die Wirklichkeit. Die Erfolge in deinem Beruf, Träume, deine Ehe, falsche Ideale. Du hast mich im Stich gelassen. Damals, als ich in Mathematik durchgefallen war und dich in Boston im Hotel aufsuchte. Damals, als du Mutter mit der Einkäuferin betrogen hast. Das vergesse ich dir nie. Du bist ein Narr. Ich habe Mutter nie betrogen. Du verstehst das Leben nicht. Das Leben, das ist immer verfuscht. Ich kann dich nicht sehen. Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Deine Träume, deine ganzen Schwindeleien sind auch die meinen. Ach, ich hasse sie. Ich hasse sie. Nie im Leben habe ich etwas stehlen wollen. Verzeihen Sie, haben Sie sich etwas ausgeruht? Die jungen Herren bringen nur die beiden Damen nach Haus, die vom Nebentisch, und holen sie dann ab. Ja, aber wir wollten doch zusammen zu Abend essen. Der Herr, fühlen Sie sich wieder gut? Ja, ja, danke. Ja, lassen Sie nur. Ich finde meinen Weg allein. Hier. Für Sie. Nein, nein, danke. Ihr Sohn hat alles bezahlt. Nehmen Sie. Sie sind ein braver Junge. Dieser Dollar ist für Sie. Oh nein, es ist mir sozusagen... Hier, noch einer. Ich brauch's nicht mehr. Da geht er hin, der alte Mann. Mein Vater. Laden ihn zum Essen ein. Er freut sich den ganzen Tag darauf, dass er endlich einmal mit seinen beiden großen Söhnen, und er lassen ihn einfach sitzen. Zum Zwecke des Trostes schuf Gott das Weib. Verdammt. Aber ich darf ihn nicht allein lassen, sonst geht er mir hier schon davon. Was geht eigentlich in seinem Gehirn vor, wenn er so dahinschleicht, mit gebeugtem Rücken? Schrecklich. Weil sie so viel gelitten hat, Ben. Die Frau hat so viel gelitten. Du wirst mich verstehen, ja? Ein Mann kann nicht weggehen, wie er gekommen ist. Ein Mann muss etwas dazu gebracht haben. Weggehen und nichts zurücklassen? Das ist, als wäre man nie gewesen. Will ich? Überleg, bevor du antwortest. Ich schlage ein einmaliges Geschäft vor. Bitte überleg dir das mit mir. Es handelt sich um $20,000. Ich habe noch zu niemandem davon gesprochen. Und die Frau hat so viel gelitten. Verstehst du mich? Wie lautet der Vorschlag? $20,000 auf den Tisch. Garantie. Unterschrift der Versicherung, meine Unterschrift und alles. Aber mach dir nichts vor. Vielleicht erkennen Sie die Police nicht an. Die Police lautet ausdrücklich, im Falle des Todes hervorgerufen, wodurch immer. Sie müssen zahlen. Wie ein Kuli habe ich geschuftet mein Leben lang, um jede Prämie pünktlich zu zahlen. Das ist aber feige, William. Warum? Ist es mutiger, so weiterzuleben? Ein Punkt zu deinen Gunsten. $20,000. Das kann man mit der Hand greifen. Das ist eben das Schöne daran, Ben. Man kann es mit der Hand greifen. Wie einen Diamanten, der im Dunkel blitzt. Nicht wieder bloß ein leeres Versprechen, keine Träumerei, kein Selbstbetrug mehr. Und es verändert alles. Nun kann er nicht mehr sagen, dass ich ein Schwindler bin. Und kann sich nicht mehr über mich lustig machen. Und das Begräbnis, Ben, oh, das Begräbnis wird grandios sein. Sie werden von überall kommen, von Rhode Island, von New York, von New Jersey, von Vermont, von Massachusetts. Alle, mit denen ich einst gearbeitet habe. Der Junge wird staunen, Ben, weil er sich niemals klar gemacht hat, wie beliebt ich bin. Das ist ein bemerkenswerter Vorschlag. Musst nur sicher sein, dass er auch klappt. Das ist komisch. Nach all den Autostraßen und den Bahnreisen und all den Jahren voll geschäftlicher Besprechungen, da endest du damit, dass du tot mehr wert bist als Leben. Ach, du bist es, Biff. Ihr habt euch gestern schändlich benommen. Lass das. Ich will nur Abschied nehmen. Ich komme nie wieder zurück. Hör zu, Vater, ich gebe es auf, dass du mich verstehst. Weiß der Himmel, woran es liegt. Wenn wer fragt, wo ich bin, was ich mache, ihr wisst es einfach nicht. Vergesst mich einfach. Schon sieht es rosiger aus in der Welt. Leb wohl. Gib ihm die Hand, Willi. Im Rinnstein verrecken sollst du, wenn du dieses Haus verlässt. Herrgott, was willst du eigentlich von mir? Und wenn du irgendwo auf den Landstraßen verröchelst, dann schieb nicht mir die Schuld zu. Aber das tue ich doch gar nicht. Glaubst du, Linda, ich durchschaue es nicht? Was, Liebste? Ein Messer will er mir in den Rücken stoßen. Vor lauter Trotz möchte er mich tot sehen. Ja, tot. Liebste. Tot? Ich durchschau dich. Aber du siehst nichts. Immer noch nichts. Still. Immer noch nichts. Jetzt will ich dir sagen, wer ich bin. Warum habe ich die letzten 3 Monate nicht geschrieben und keine Adresse gehabt? Weil ich im Gefängnis saß. Ich bitte dich, Biff. Einen Anzug hatte ich gestohlen. Weine nicht, Mutter, ich hab's hinter mir. Wahrscheinlich ist das auch meine Schuld. Als ich mit der gestohlenen Füllfeder gestern die Treppe runterraste und plötzlich aus dem Fenster den offenen Himmel sah, da schrie es in mir, wozu stiehlst du? Warum bewirbst du dich immer wieder um etwas, was du gar nicht willst? Solche wie ich gehen das Dutzend für 'n Groschen. Solche wie du? Auch solche wie du. Machen wir uns endlich nichts mehr vor. Mich gibt es nicht, das Dutzend für 1 Groschen. Ich bin Willi Lohmann und du bist Biff Lohmann. Ich kann es nicht mehr hören. Vater, ich bin nichts. Ich bin gar nichts. Kannst du das nicht verstehen? Das hat gar nichts mehr mit Trotz zu tun. Ich bin bloß das, was ich bin und weiter gar nichts. Was machst du? Warum weint er denn, Linda? Willst du mich um Gottes Willen gehen lassen? Willst du nicht endlich diese verlogenen Träume verbrennen, bevor irgendetwas passiert? Morgen früh gehe ich. Bring Vater zu Bett. Ist das nicht merkwürdig? Er liebt mich ja. Ja, er liebt dich wirklich. Hat er doch immer getan, Vater. Dieser Junge. Er hat geweint. Er hat hier vor mir geweint. Von diesem Jungen wird noch etwas Großes kommen, Linda. Etwas ganz Großes. Komm, Liebste. Nur lass mich noch ein bisschen hier. Ich komme dir gleich nach. Ich könnte jetzt noch nicht schlafen. Ich bin sehr müde. Leg dich nur gleich hin. Kommst du bald? In 2 Minuten. Die Post wird ihm einen Brief bringen. Und schon hat er alles Versäumte wieder eingeholt. Und diesmal für immer. Ach, Ben. Ich habe immer gewusst, irgendwie würden wir beide es schaffen. Biff und ich. Kommst du, Liebste? Ich komme. Ich gehe, Liebste. Leb wohl. Willi? Du kommst nicht. So antworte doch. Nein! Vater! Vater! Mutter, es wird dunkel. Er hatte kein Recht, das zu tun. Mehr sage ich nicht. Mutter. Warum ist niemand gekommen? Es war doch ein schönes Begräbnis. Aber wo blieben sie alle? Alle, die ihn kannten. Vielleicht werfen sie es ihm vor. Wisst ihr noch? Wenn er von einer Reise nach Haus kam, wenn er an Sonntagen die Veranda baute, später das zweite Badezimmer, dann die Garage. Ein Eimer Zement und er war ein glücklicher Mann. Und was er alles mit seinen Händen zaubern konnte. Mutter, komm doch. Lass mich, ich muss noch Abschied nehmen. Vergib mir, Willi, ich kann nicht weinen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann nicht weinen. Warum hast du es getan? Mir ist, als wärst du nur wieder unterwegs und ich warte auf dich. Aber ich frag mich. Willi, heute ist die letzte Zahlung für das Haus gemacht. Jetzt gehört's ganz uns. Wir haben keine Schulden mehr. Keine Raten sind mehr fällig. Keine Schulden mehr. Keine mehr. Willi. Er hat nur immer falsch geträumt. Ganz, ganz falsch. Wie kannst du, Biff? Er hat nie begreifen wollen, wer er war. Ein Handlungsreisender war er. Der kennt keinen festen Boden unter den Füßen. Er riegelt sich nicht ab, er deutet nicht das Gesetz und er verschreibt dir keine Medizin. Immer ist er unterwegs, weit draußen, getragen von einem Lächeln und gewichsten Schuhen. Doch wenn man anfängt, nicht mehr zurückzulächeln, verfinstert sich die Welt. Bald ist ein Hut zerdrückt und bekommt Flecke, und dann ist er erledigt. Ein Reisender kann nicht anders als in Träumen leben. Die Landstraße bringt sie ihm. Immer wieder neue Träume. Und damit ist das Spiel von Arthur Miller beendet. Der Tod des Handlungsreisenden. Frankfurt brachte die Funkfassung von Georg A. Schafs. Sie hörten Erich Ponto als den Handlungsreisenden Willi Lohmen. Seine Frau Linda, Edith Herdegen. Seine Söhne, Biff, Günther Wagner. Happy, Robert Seibert. Ben, Willis Bruder, Peter Frankenfeld. Howard Wagner, Bruno Hildebrandt. Sprecher, Hans-Martin Köttenich. Musik von Wolfgang Niederste-Schee. Ton, Eugen Knapp. Regie, Frenze Roloff.